كنتم سيدكم نمرس نمري لتصال the number نمرس بار نمرس إمبار gerade und ungerade Zahl. Numerosus, numerosa, numerosum, zahlreich. Numerare, zählen, rechnen. Numerabilis, numerabile, zählbar. Innumerabilis, innumerabile, unzählbar. Summa, summe, die Gesamtzahl, die Summe, the sum. Computare, zusammenrechnen. Attore, atto. Attidi, attitum, hinzufügen, beigeben, addieren, to add, subtrarre, subtra, subtraxi, Subtraktum. Wegziehen, entfernen. Multiplicare. Vervielfältigen. Multiplizieren. Dividere. Divido. Divisi. Divisum. Teilen. Ratus, Rata, Ratum. Berechnet, bestimmt. Ratio, Rationis. Feminin, die Berechnung, das Verzeichnis. Mit kurzem A. Calculus, Calculi, der Rechenstein, auch Spielstein. Unus ex multis, einer von vielen, einer aus vielen. Imprimis, besonders, vorzüglich. Princeps, Principis, Oberhaupt. Erstes, Erster. Singuli, singulorum, je einer, einzeln. Singularis, singulare, einzigartig. Solus, sola, solum. Allein, einsam. Simplex, simplicis, einfach. Bini, binae, bina, je zwei. Ambo, ambei, ambo, beide zusammen. Uterque, utraque, utrumque, jeder von beiden, beide. Duplex, duplicis, zweifach, doppelt. Triplex, triplicis, dreifach. Quadratus, quadrata, quadratum, viereckig. Finis.